Erster der Älteste schreibt an seinen lieben Freund Gaius, den er aufrichtig und in der Wahrheit liebt. Zweiter, mein lieber Freund, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bleibst, so wie es deiner Seele gut geht. Dritter, ich habe mich sehr gefreut, als einige Brüder kamen und bezeugten, dass du der Wahrheit treu bleibst und nach ihr lebst. Vierter, es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder ihren Weg in der Wahrheit gehen. Fünfter, mein lieber Freund, du handelst sehr verantwortungsbewusst, indem du dich so gut um die Brüder kümmerst, obwohl sie dir fremd sind. Sechster, diese Menschen haben vor der Gemeinde von deiner Liebe berichtet, und es wäre schön, wenn du sie auf ihrer Reise unterstützt, wie es Gott gefällt. Siebter, denn sie sind für den Namen Jesu aufgebrochen und haben von den Menschen, die Gott nicht kennen, keine Hilfe angenommen. Achter, deshalb sind wir verpflichtet, solche Menschen aufzunehmen, damit wir gemeinsam für die Wahrheit arbeiten können. Neunter, ich habe der Gemeinde bereits einen kurzen Brief geschrieben, aber Diotrephes, der dort gerne der Anführer sein möchte, erkennt uns nicht an. Zehnter, wenn ich komme, werde ich sein Verhalten ansprechen, da er uns mit bösen Worten beleidigt und sich weigert, die Brüder freundlich aufzunehmen. Elfter, mein lieber Freund, nimm dir nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute, denn wer Gutes tut, gehört zu Gott. Zwölfter, über Demetrius sagen alle Menschen nur Gutes, und auch wir bestätigen das, weil wir wissen, dass unser Zeugnis wahr ist. Dreizehnter, ich hätte dir zwar noch viel mehr zu schreiben, aber ich möchte das nicht mit Tinte und Feder tun. Vierzehnter, ich hoffe jedoch, dich bald persönlich zu sehen, damit wir ausführlich von Mund zu Mund miteinander sprechen können. 15. Ich wünsche dir Frieden, die Freunde hier lassen dich grüßen, und bitte grüße auch du jeden unserer Freunde persönlich.